Zum Tag des leuchtenden Sterns besichtigten am 14. Februar die ausländischen Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisationen in der TVRK das 21. Kim Jong-il-Festival. An diesem Tag besuchten sie auch die Kulturausstellung Pyongyang.